Eine Truppe von 5 Antivirus-Programmen mit künstlicher Intelligenz haben Computerviren und kriminellen Hackern den Kampf angesagt. Die Computer Force. In der Innenwelt der Computer führt Rom das Kommando. Debug, sein Stellvertreter, besitzt die so wichtige Fähigkeit, kaputte Daten zu reparieren. Wie und was er zu reparieren hat, sagt ihm Deko Dar, der Professor der Computer Force. Er ist das Datenanalyseprogramm und verlässt sich ganz auf seine Logik. Der nächste im Bunde ist die Technik-Spezialsoftware Grid. Kaum ein Prozessor ist ihm zu kompliziert, um ihn unter seine Kontrolle zu bekommen. Für die Koordination und Information sorgt Micron, die allwissende Datenbank. Der Computerfreak Danny ist der einzige Mensch, der mit der Computer Force kommunizieren kann. Als Team kämpfen sie gemeinsam gegen die Computerkriminalität. Ihre Hauptfeinde sind die Glitches, eine üble Bande von Virusprogrammen, die von dem finsteren Hackerboss Mr. Masterbit programmiert wurden, um die Weltherrschaft über alle Computer der Welt zu erlangen. Hacker und Viren, aufgepasst! Wenn wir kommen, dann werdet ihr blass! Bitum, bitum, bald um bald! Ihr Datengauner, jetzt ist es soweit! Antivirus-Laser bereit! Final Countdown aktiviert. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Liftoff! Endlich haben wir das Shuttle hochbekommen. Einwandfrei, das war ein 100%iger Start. Kann man sagen. Seit wir das neue Computersystem mit dem KX-7000 haben, gibt es computertechnisch keine Probleme mehr. Ja, so eine Hauptkontrollsoftware mit künstlicher Intelligenz ist schon was Feines. Aber der Spitzname Plock passt besser zu dem Programm als diese Kennung KX-7000, findest du nicht? Doch schon, aber unser Softwaregehirn mag das, glaube ich, gar nicht so gern. Ah, da meldet er sich ja. Startdatenanalyse positiv. Kurskorrektur in einer Minute. Hier Shuttle Globus. Block. Der KX-7000 bestätigt gelungenen Start. Wir haben die Daten auch bekommen. In 50 Sekunden sendet der KX-7000 die neuen Flugdaten in euren Bordcomputer. Over. Block sei Dank. Und over and out. In 5 Sekunden erfolgt Kurskorrektur. Alles klar. Kurskorrektur erfolgt. Wunderbar. Endlich mal ein Flug ohne Probleme. Ja, aber schade, dass man hier nicht auf Holz klopfen kann. In 2 Minuten treten wir in den Orbit ein. Was ist da los? Das ist Treibstoffalarm. Moment. Verdammt! Das Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch stimmt nicht. Die Instrumente zeigen bereits kritische Phase an. Was? Schnell, frag die Bodenstation, was da los ist. Hier Globus. Haben Probleme mit der Trägerrakete. Wissen wir. Wir haben ja auch Alarm. Da ist was an der Ventilsteuerung. Das regelt doch alles der KX-7000. Wie soll da was schiefgehen? Ja, ja, wir prüfen das gerade. Mein Gott, das ist roter Alarm. Bodenstation, wir haben hier roten Alarm. Die Trägerraketen explodieren. Was sollen wir tun? Wir versuchen, den Fehler zu beheben. Ist das alles, was ihr uns sagen könnt? Wie bei uns spielt der Computer verrückt. Jetzt versagen auch die Leitung Kontrollprogramme. Tut was schnell, sonst explodieren wir gleich! Der Alarm ist aus. Was ist los? Normalisiert sich die Treibstoffzufuhr? Scheint so. Sehr seltsam. Die Werte sind jetzt wieder einwandfrei. Die Zentrale hat das wohl in den Griff bekommen. Puh, das war ganz schön heikel. Hier Houston, was ist los bei euch? Wie habt ihr die Treibstoffzufuhr unter Kontrolle bekommen? Hä? Wir dachten, ihr habt das hingebogen. Was? Nein, wir waren das nicht. Was ist da nur los? Mir gefällt das nicht. Da ist was im Busch. Ich kann beim besten Willen nicht feststellen, was mit Block los ist. Das ist beunruhigend. Sieh dir diese Daten an, die sind total verdreht. Oh mein Gott. Statt Flugwinkel und Temperaturdaten sind hier Preise und Kinofilme aufgelistet. Das darf doch nicht wahr sein. Red nicht so viel. Schnell, gib Computeralarm. Hier, oberste Leitzentrale. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hier, Abteilung Flugkoordination. Chef, das Computersystem spielt irgendwie verrückt. Wir verstehen das nicht. Auf den Monitoren wird lauter unsinniges Zeug angegeben. Das gibt es doch nicht. Unsere Drucker hier geben gerade Backrezepte aus. Oh, Sahnetörtchen. Die mag ich doch so gern. Muss ich meiner Frau mitbringen. Ich glaube, wir haben andere Sorgen. Chef, wir müssen den Flug sofort abbrechen. Das ist doch mehr als nur seltsam. Wir können nicht garantieren, dass der Computer nicht ganz zusammenbricht. Sie haben recht. Verlieren wir keine Zeit. Schnell, machen Sie. Ich komme sofort in Ihre Abteilung. Gib Globus Bescheid. Okay. Hier, Houston. Globus, bitte kommen. Hier, Globus. Warum erreichen wir euch nicht? Bei uns spinnt der Bordcomputer. Was ist denn da los? Ganz ruhig. Keine Panik. Wir brechen den Flug ab. Die Software für die Kursabstimmung funktioniert noch. Wir leiten jetzt den Rückflug ein. Na endlich mal eine vernünftige Idee. Beeilt euch, das macht keinen Spaß hier oben. Ah, da kommt der Chef. Und? Bekommen Sie das Shuttle zurück? Wir sind gerade dabei. Oh nein, Block, der KX-7000 macht irgendwas. Irgendwas, sagst du? Ha, weit gefehlt. Hier, sieh auf dem Monitor. Er bringt Globus in eine instabile Lage. Oh Gott, Globus hängt jetzt zwischen Erdatmosphäre und Orbit. Was macht ihr denn da, verdammt nochmal? Wir sitzen hier zwischen sämtlichen Stühlen. Bringt uns aus dieser Position, sonst verglühen wir. Schnell! Die Temperatur an Bord steigt. Wir haben keine Kontrolle mehr über die Steuerung. Das darf doch nicht wahr sein. Hier, Globus, meldet euch endlich. Wir werden gebacken. Tut endlich was. Wir müssen wieder den richtigen Winkel bekommen, sonst ist das aus. Hier, Houston, wir haben keine Kontrolle mehr über die Steuerung. Die haben wir jetzt, ihr Weltraum-Cowboys. Ihr sprecht Megahertz, euer neuer Kommando. Wer spricht da? Identifizieren Sie sich! Was heißt hier identifizieren? Nennen wir es doch lieber infizieren. Lassen Sie mich an den Funk. Was meinen Sie mit infizieren und wer sind Sie? Wir sind Computerviren und haben euer blödes System überfallen und kontrollieren es ein wenig. Übrigens, Freunde nennen uns Glitches. Feinde aber auch. Wir haben so einiges mit euch vor. Oh nein, Computerviren. Das ist des Rätsels Lösung. Wie kann sowas passieren? Ruhe. Ihr erbärmlichen menschlichen Waschlappen. Haltet jetzt mal die Luft an und hört gut zu, was wir euch zu sagen haben. Das klingt nach einer Erpressung. Mhm. Wir haben alle wichtigen Raumfahrtzentren der Welt in unserer Gewalt. Euch, die Russen, die Japaner und was es da sonst noch alles gibt. Alle im All befindlichen Fluchkörper sind in unserer Hand. Was wollt ihr damit bezwecken? Schweig, du Wurm. Wenn ihr unsere Forderung nicht erfüllt, bauen wir einen riesigen Weltraumunfall. Wir steuern alle Satelliten, Raumstationen, Gleiter und was sich da sonst noch alles so tummelt auf einen Punkt und dann BOOM! Alles im Eimer. Mir wird schlecht. Reißen Sie sich zusammen. Also, welche Forderungen stellt ihr? Verbrechersoftware. Wer wird sich denn gleich so aufregen? Denken Sie an Ihr Herz. Jetzt aber zum Geschäftlichen. Macht eure Glöckknochen auf. Wir wollen $1 Milliarde. Eine Milliarde? Tief durchatmen. Und jetzt werden wir euch erstmal allein lassen. Bringt euren Gleiter Globus. Lassen wir wieder ein bisschen abkühlen. Wenn ja aber das Geld nicht rausrücken, ist das Shuttle als erstes dran. Also, kratzt die Moneten zusammen. Wir melden uns dann. Ihr habt 12 Stunden Zeit. Bye, bye. Da, Chef, die Globus kommt wieder in eine stabile Lage. Diese Viren sind teuflisch. Die blöffen nicht. Was sollen wir tun? Wenn sie ihre Drohungen wahrmachen, stehen die Leben der Astronauten im All auf dem Spiel. Und das sind einige. Nicht nur das. Durch die Zerstörung der Satelliten wären weltweit alle wichtigen Kommunikationssysteme zerstört. Alles in allem eine katastrophale Situation. Und was machen wir jetzt? Stellen Sie eine Verbindung zu den anderen Weltraumbehörden her. Wir müssen einen Plan entwerfen. Die Zeit drängt. Und bitte höchste Geheimhaltung. Die Sache darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen. Geht klar. Dann nehme ich jetzt erstmal Verbindung mit den Russen auf. Rom, ich habe die Daten von dem letzten Überfall der Glitches auf dem Bankcomputer nochmal überprüft. Und, hast du irgendeinen Hinweis auf die Hacker finden können? Nein, ich finde einfach keine heiße Spur. Dekodar sollte sich diese Files auch nochmal ansehen. Er ist schon dabei. Und, findest du was, Dekodar? Erstaunlicherweise nicht. Meine Statistik sagt mir, dass ich eigentlich eine Spur finden müsste. Was war das? Laut meinen Routinen waren das Hochsicherheitsdaten, die im Postnetz übertragen werden. Das ist aber seltsam. Das ist richtig. Hochsicherheitsdaten werden gewöhnlich nicht so einfach im Postnetz übertragen. Die sollten wir uns mal näher ansehen. Wenn wir die noch einfangen wollen, müssen wir uns aber beeilen. Ja, nichts wie hinterher. Raus aus Dennis PC und ab ins Postnetz. Oh, ja, los. Rom, gib Danny Bescheid, dass wir diese Hochsicherheitsdaten verfolgen. Hm? Hier, Rom. Danny, hörst du mich? Ja, wo seid ihr? Wir verfolgen hier gerade ein paar geheime Daten. Melden uns sofort, wenn wir was rausgefunden haben. Alles klar. Bis dann. Gleich haben wir sie eingeholt. Um genau zu sein, in 7,3 Sekunden. Du und deine Zahl. Du bestehst auch nur aus Zahlen. Wenn man es logisch betrachtet, eigentlich nur aus Nullen und Einsen, aber mehr Nullen als ich. Schluss jetzt, ihr beiden. Da vorne sind die Daten. Achtung, ich halte sie auf. So, hier sind sie. Gut gemacht, Grid. Dekodar, analysiere sie bitte. Bin schon dabei. Erst muss ich aber den Code knacken. Schaffst du es? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. So, jetzt lese ich die Daten aus. Einen Moment. Ich schalte nur auf Kommunikation zu Danny, damit er auch gleich weiß, worum es geht. Danny, hier Rom. Dekodar liest jetzt die Daten aus. Hör zu. Ich bin ganz Ohr. Also los. Hoi, hoi, die Nachricht kommt von der NASA und ist an die sowjetische Weltraumbehörde gerichtet. Ich fasse mal zusammen. Der NASA-Computer ist von Computerviren überfallen worden. Ratet mal, wer die Viren sind. Nein, nicht schon wieder die Glitches. Oh doch. Die Glitches haben anscheinend alle wichtigen Raumfahrtrechenzentren in ihrer Gewalt. Du meinst, sie kontrollieren alle Raketen, Satelliten, Shuttles und so weiter? Ja, und sie haben $1 Milliarde gefordert. Bekommen sie das Geld nicht, wollen sie einen hyperdimensionalen Weltraumunfall veranstalten. Die Zeit ist knapp. Es verbleiben weniger als 10 Stunden. Wir müssen sofort was unternehmen, wenn die ihre Drohung wahrmachen. Die Glitches dürfen Mr. Masterbit und seiner Hackerbande auf keinen Fall $1 Milliarde verschaffen. Mit diesem Geld könnten die Hacker sich dann mit den neuesten und besten Computern ausstatten. Rein statistisch betrachtet wären uns die Hacker dann insoweit überlegen, dass wir überhaupt keine Chance mehr hätten, etwas gegen sie auszurichten. Mit Zahlen ist das gar nicht mehr auszudrücken. Also brauchen wir einen Plan, wie wir die Computer der verschiedenen Weltraumbehörden wieder zurückerobern. Yeah. Zusammen können wir nicht Jagd auf die Glitches machen. Dazu haben wir nicht genug Zeit. Wir müssen uns aufteilen. Korrekt. Danke, Professor. Das ist ja schön und gut, aber die Glitches sind sicher zusammen und somit stärker, wenn es zu einem Kampf kommen sollte. Es bleibt keine andere Wahl. Oder hast du eine bessere Idee? Ja. Das Ganze könnte ja auch eine Falle von den Glitches sein und sie wollen mal wieder versuchen, uns zu löschen. Oh, Jesus. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Aber ich glaube sowieso nicht, dass diese Mieslinge schlau genug sind, Hochsicherheitsdaten zu fälschen und uns so in eine Falle zu locken. Da wäre ich mir nicht so sicher. Die sind doch zu allen fähig. Moment, ich glaube, ich habe da eine Idee. Lass hören! Ihr wildet kleine Spähtrupsen sucht die Glitches, natürlich mit größter Vorsicht. Wer sie dann findet, ruft die anderen. Dann seid ihr nicht mehr in der Unterzahl und könnt sie deaktivieren. Das ist eine sehr gute Idee, Danny. Aber sag mal, ich höre die ganze Zeit immer nur ihr. Du willst doch nicht etwa gemütlich in deinem Zimmer bleiben und warten, ob wir es schaffen. Du meinst doch nicht etwa, dass ich mich in den Computer einlese und mich mit euch um die ganze Welt sende? Doch, genau das meine ich. Wir sind nur zu fünft. Mit dir wären wir sechs an der Zahl und könnten uns so in Zweiergruppen auf die Suche machen. Also ich weiß nicht. Also schön, ich lese mich mit dem Körperscanner zu euch in den Computer. Ich lade nur schnell meine Körpermolekulardaten. So, ich scanne mich jetzt. Und los! Jugendliche neue Software. Wir sollten uns lieber auf den Weg machen. Recht hat er. Also los. Und wer was herausgefunden hat, meldet sich über den Alarmcode 224. Und passt auf eure Routine auf. Ja, ciao. Bye-bye. Rom, ich such mit dir. Alles klar. Wir senden uns mal in den Rechner der NASA. Und auf geht's. Mr. Masterbit, Megahertz, hörst du mich? Ja, Boss, was gibt es? Wie läuft die Operation? Alles nach Plan. Das Ultimatum läuft bald ab. Wir werden den Weltraumfuzzis da draußen dann mal verklickern, wie das mit der Geldübergabe abläuft. Sehr gut, sehr gut. Habt ihr irgendwas von der Computerforce gesehen oder gehört? Nicht ein Byte. Die pennen sicher auf irgendeiner Diskette und träumen vom Ruhestand und netter weiblicher Software. Das ist ja bestens. Wenn das Ultimatum abläuft, melde ich mich wieder. Bis dann. Bye bye, Boss. Der war ja zur Abwechslung mal richtig gut gelaunt. Es läuft ja auch alles nach Plan. Was ist, wenn die Computerforce noch was mitbekommt? Hast du es schon wieder vergessen, dass wir überall unsere neuen hypersicheren Anti-Computer-Force-Fallen programmiert haben? Ja, aber was machen die eigentlich genau? Weißt du, was ein Bleistiftspitzer ist? Ja, damit macht man diese vorsintflutlichen analogen Schreibwerkzeuge der Menschen wieder spitz. Genau, und so ungefähr arbeiten unsere Fallen. Die Computerforce dreht sich und wird durch eine Löschroutine gedrückt. Das klingt eher nach einer Waschmaschine als nach einem Spitzer. Ist doch egal. Auf alle Fälle kann uns allen überhaupt nichts passieren, kann nicht. Soll sie noch kommen und wir brauchen nicht mal was zu tun? Dann werden sie gespitzt und gewaschen. Achtung, Danny! Da vorne beginnt das Netz der NASA. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ja, da! Überall Datenblöcke, die Glitches zerstört haben. Frag mal die anderen, ob sie auch was gefunden haben. Hm? Hier, Rom, Dekoda und Debug, hört ihr mich? Hier, Dekoda. Hören euch schlecht. Grid und ich befinden uns gerade in einem Unterwasserkabel im Atlantik und sind auf dem Weg zur Europäischen Weltraumzentrale ESA in Kourou. Over. Und wir sind bald im russischen Kosmodrom von Baikonur. Das liegt in Kasachstan, dauert aber noch etwas. Melden uns dann. Over. Gut, wir sind hier vor dem NASA-Rechner und steigen da jetzt ein. Seid vorsichtig. Ja, over. So, dann lass es uns mal mit dem Modemport dort drüben versuchen. Siehst du irgendwelche Hinweise auf eine Falle? Nein, scheint sauber zu sein. Was war das? Wo sind wir? Wir sind in eine Falle getappt. programmiert wie eine Fallgrube. Das ist kaum zu fassen, wie in einem Urwaldfilm. Was passiert denn jetzt? Das fängt an, sich zu drehen. Das funktioniert wie eine Schleudertrommel. Oh nein. Sieh mal da hinten am Ende. Da scheint eine Löschroutine zu sein. Der Sog soll uns da reinziehen. Bei allen Prozessoren. Was sollen wir tun? Es dreht sich immer schneller. Da, hier an die Wand. Versuchen wir uns festzuhängen. Schnell. Gut so, das scheint erstmal auszureichen. Schnell, ruf die anderen. Wer weiß, wie lange das hier hält. Der Sog wird immer stärker. Hier, Rom, an alle, Alarm. Sind in eine Falle geraten, können uns nicht mehr lange halten. Beeilt euch, schaltet auf Hypertransmission. Wir sind an dem Modemport NASA 124. Verstanden. Oh, Mikron und ich kommen auf. Over. Meine Güte, das dreht sich immer schneller. Die wird schlecht. Unsere Halteverbindung hält nicht mehr lange. Ich will nicht mehr am Computer gelöscht werden. Meine Datenbank sagt mir, dass da vorne das Modem NASA 124 ist. Wo bleiben nur die anderen? Da seid ihr ja endlich. Es ging nicht schneller. Habt ihr das Modem gefunden? Da hinten. Wir müssen uns beeilen. Rom klang ungewöhnlich erregt. Ja, schnell. Vorsicht. Die Falle ist sicher extrem gut getarnt. Ich sehe nichts. Das werden sich Rom und Danny auch gedacht haben. Na, ich habe da eine Idee. Wir schieben einfach den Datenblock hier durch das Modem, dann sehen wir ja, was passiert. Sehr gut. Dann mal durch damit. So. Hui, da geht's ganz schön runter. Das ist die Falle. Rom! Danny! Hört ihr uns? Keine Reaktion. Das ist eine Löschschaltung. Schnell, wir müssen da runter. Los, bilden wir eine Kette. Die muss gut halten, sonst kommen wir in den Sog. So, hier bin ich gut festprogrammiert. Ich auch. Dann ab in den Keller. Und? Sie sind nicht mehr bei Bewusstsein. Sie haben sich festprogrammiert. Das kann aber jede Sekunde reißen. Schnell, kleb dich an sie dran. Ich glaube, ich hab sie. Ist da jetzt ein Zug drauf? Los, zieh. Boah, ist das schwer. Da, jetzt haben wir sie. Puh, danke, Leute. Das war knapp. Gerade als ich sie hatte, ist die Verbindung gerissen. Die beiden hatten sich aber an der Wand dieser Trommel festprogrammiert. Wie bekommen wir sie jetzt wieder wach? Sie haben ein ausgewachsenes digitales Schleudertrauma. Moment, wozu habe ich denn Wiederbelebungsroutinen? Und? Funktioniert's? So, sie sind gleich wieder unter uns. Ist mir schlecht. Mir geht's auch nicht gerade besser. Das wird schon wieder. Wir dachten schon, es ist aus mit uns. War es auch fast. Grit hat euch in letzter Sekunde gerettet. Diesmal hat wirklich nicht viel gefehlt. Euer Weiterbestehen als Software hing sprichwörtlich am seidenen Faden. Nun mach mal einen Punkt. Eigentlich bin ich ja ein Mensch. Gelöscht worden wärst du aber als Software. Jetzt müssen wir uns aber die Glitches zur Brust nehmen. Das Ultimatum an die Weltraumzentralen läuft bald ab. Ja, aber wo sind die nur? Wir können nur hoffen, dass sie sich hier im NASA-Computer eingenistet haben. Wir können nicht schon wieder um die ganze Welt düsen. Das ist keine Zeit mehr. Also setzen wir mal wieder alles auf eine Karte. Wer wagt, gewinnt. Also rein statistisch gesehen. Nichts da! Danny hat recht. Wir müssen in das NASA-System. Und wie sollen wir über den Graben von dieser Falle hier kommen? Mit einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit. Wie? Wir Menschen sagen springen dazu. Der Junge hat es erfasst. Und wenn wir nicht schnell genug sind? Tja. Macht euch bereit. Wir nehmen von da hinten Anlauf. Also gut. Na, wird's bald? Ja. Und ab geht's! Seid ruhig. Wer weiß, vielleicht sind die Glitches in der Nähe. Deko da, scanne mal den Speicher. Das ist zu groß hier. Ich kann nicht alles überprüfen. Moment, hier sind Spuren. Die Glitches sind tatsächlich hier im System. Ich kann nur nicht feststellen, wo. Seht mal hier! Oh nein, Debug, du hast Alarm ausgelöst. Macht euch bereit, hier geht's bestimmt gleich rund. Na los, kommen wir ihnen zuvor. Machen wir uns auf die Suche. Danny, du bleibst dicht hinter mir. Nichts lieber als das. Was bedeutet das? Das ist Computer Force Alarm, ist das. Ich hab das so programmiert, dass er ausgelöst wird, wenn die Computer Force es doch irgendwie schafft, in das System einzudringen. Ich dachte, die Fallen seien sicher. Halt die Klappe, Noll! Los, sammelt euch. Wir rücken ihnen mit der alten Methode auf den Pelz. Ein Nachmittagskämpfchen kann nicht schaden. Du machst Scherze. Du schlappes Stück Programm. Los, such mir diese Computerpolizisten. Bleibt zusammen! Achtung! Mein Scanner sagt mir, dass die Glitches mit hoher Geschwindigkeit durch den Datenbus auf uns zukommen. Die wollen uns verwirren! Vorsicht, in 2 Sekunden haben wir Kontakt. Erst bauen die Glitches digitale Fallgruben und jetzt spielen sie Indianer. Geradezu prähistorische Attacken. Fehlt nur noch eine Wagenburg. Achtung, da kommen sie wieder! Jetzt werden sie sicher das Feuer eröffnen! Vorsicht! Das war knapp! Kann man sagen. Jetzt legen wir sie mal rein. Ja, die haben jetzt 2-mal denselben Weg genommen. Durch diesen Datenbus da. Und wir spielen jetzt auch Urwald im Hochtechnologie-Computer der NASA. Und wie? Wir programmieren ein Netz vor den Ausgang des Datenbusses. Sehr gut. Und dann greifen wir sie von der anderen Seite an. Genau. Debug, Grit, ihr könnt das am besten. Geht klar. Aber gebt uns sofort Bescheid, wenn sie wieder angedüst kommen. Keine Sorge. Packen wir es an! Achtung, sie starten wieder einen Angriff. Sind schon fertig. Schnell weg! Jetzt machen wir sie platt. Ja, diesmal löschen wir sie. Schaltet auf Höchstgeschwindigkeit. Was ist denn da vorne los? Bremsen. Zu spät. Spitze, die haben sich total verheddert. So, aus dem Datenbus können sie nicht mehr raus. Schnell hinter zum Buseingang. Befreit euch aus diesem Software-Netz. Ich komm aber nicht raus. Beeilt euch, wir sitzen hier unangenehm in der Klemme. Die Computerbots kommt durch den Bus, wo wir auch hergekommen sind. Ich komm nicht los. Da vorne hängen sie im Netz, wenn man das so sagen kann. Das haben sie jetzt von ihren blöden Dschungelfallen. Los, beenden wir das Ganze. Wir müssen die Weltraumcomputer wieder reparieren. Ich bin frei. Ich auch. Schnell weg und raus hier weg. Und wir? Mr. Masterbit hat ja eine Kopie von euch auf Diskette. Da haben wir aber nichts davon. Los, Index. Wir bringen uns in Sicherheit. Als Computervirus läuft man immer Gefahr, gelöscht zu werden. Tut mir leid, Junge. Da sind sie! Feuer frei! So, die werden erstmal gelöscht. Mein Prüfsummenbericht sagt mir, dass dieser Mega hört und Index sich aus dem Staub gemacht haben. Tut mir leid, Freunde. Das ist übel. Die werden sich sicher was einfallen lassen, um sich zu rächen. Schnell, wir sollten zum Hauptprozessor des NASA-Rechners, damit sie dort keinen Unfug machen können. Genau, also los! Das Ultimatum ist vor 10 Minuten abgelaufen und die Viren haben sich nicht gemeldet. Das ist seltsam. Sehen Sie mal nach, was mit Shuttle Globus los ist. Es hat immer noch dieselbe Position. Soweit alles in Ordnung. Probieren Sie mal, vielleicht geht die Steuerung ja wieder. Nein, nach wie vor keine Kontrolle. Hier, Shuttle Globus, habt ihr da unten was herausbekommen? Nein, wir melden uns, sobald wir neue Informationen haben. Over. Roger, over and out. Jetzt können wir nur warten, was passiert. So, das ist die CPU, das Herz des NASA-Computers. Bei allen Routinen, die Glitches haben hier alles aufs Übelste manipuliert. Das wird eine Weile dauern, bis wir das repariert haben. Keine Zeit vergeudet. So, gleich haben wir es. Faszinierend. Das ist ein Programm mit künstlicher Intelligenz. Wirklich? Ja. Wenn ich es initialisiert habe, werden wir mit ihm kommunizieren können. Faszinierend. Ich bin wieder aktiviert. Der redet ja wie Deko da. Ich danke euch, dass ihr mich von diesen Viren befreit habt. Laut Wahrscheinlichkeitsrechnung seid ihr zu 98,4% ein Antivirusprogramm mit künstlicher Intelligenz. Exakt. Wir sind die Computer Force. Meine Kennung ist KX7000. Aber die Techniker nennen mich Plock. Ihr seht etwas mitgenommen aus. Hattet ihr einen Kampf mit diesen Viren? Ja, das kann man wohl sagen. Aber wir haben es geschafft. Und du bist wieder einsatzfähig. Das ist außerordentlich. Diese absonderlichen Viren haben mir einfach die Kontrolle entzogen. Gemäß aller Statistik hätte das nicht passieren dürfen. Um genau zu sein, lag die Chance bei 0,234%. Bei 0,23439%. Um ganz genau zu sein. Nein, beim besten Willen. Zwei von dieser Sorte halte ich nicht aus. Was hat er? Ihm widerstrebt die Logik. Ein interessantes Exemplar. Korrekt. Faszinierend. Es ist ja wunderschön, dass ihr beiden euch so prächtig versteht, aber wir müssen die Weltraumzentralen der anderen Länder wieder in Gang bringen. Das ist kein Problem. Ich besitze alle nötigen Programmroutinen, um in einem Notfall wie diesem die anderen Computer via Datenfernübertragung zu reparieren. Dabei würde ich dir gerne helfen. Das würde mich sehr freuen. Als erstes müssen wir die Stammdaten neu berechnen. Und dann sollten wir einen Fall vornehmen. Wie eineiige Zwillinge. Und wir suchen hier alles ab, ob wir Megahertz und diesen Index finden, bevor die was anstellen. Ja! Ja. Nicht gerade freuen. Hier, Megahertz. Mr. Masterbit, bitte kommen. Wo wart ihr? Das Ultimatum ist schon längst abgelaufen und nichts ist passiert. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen beibringen soll, aber die Computer Force hat uns in die Pfanne gehauen. Ein bisschen. Was? Nicht so laut. Wir sind hier noch im System der NASA. Dann werden wir uns jetzt rächen. So ohne weiteres kommen die uns nicht davon. Und was sollen wir tun? Ihr fugt euch in das Shuttle Globus, baut da eine Falle für die Computer Force und dann werden wir sehen. Gauner sind nicht zu finden. Kaum zu glauben, dass sie sich einfach so abgesetzt haben. Wir sollten mal nach Deko da und diesen Block sehen, ob sie die Systeme wieder zum Laufen bringen. Tun wir das. So, Block, das haben wir. Ah, deine Truppe ist wieder da. Na, ihr beiden? Habt ihr sie gefunden? Leider Fehlanzeige. Weit und breit keine Spur. Das klingt nicht gerade beruhigend. Ja, Block, da hast du recht. Wir können nur hoffen, dass sie sich aus dem Staub gemacht haben. Na, ich weiß nicht. Habt ihr die Weltraumzentralen wieder in Gang bringen können? Ja. Meine Techniker draußen haben in 34,2 Sekunden wieder die Kontrolle über die im All befindlichen Himmelskörper zurückerlangt. Und für alle anderen Weltraumstationen trifft das Gleiche zu. Fantastisch. Decoder, dein Freund will sich über uns lustig machen. Und, sind irgendwelche Veränderungen eingetreten? Nein, leider nicht. Moment, da tut sich was. Da, die Flugdaten von all den Satelliten regulieren sich wieder auf die alten Werte. Bedeutet das etwa, dass unser guter Block wieder funktioniert? Sieht so aus. Er müsste sich ja gleich melden. Ja, und was ist mit den Viren? Da, Block, der KX-7000 meldet sich wieder. Was steht da? KX-7000 von Viren befreit. System arbeitet wieder planmäßig. Zentralrechner aller Weltraumstationen reaktiviert. Ja! Hier, Globus, was ist denn jetzt schon wieder los bei euch da unten? Oh, die hätten wir ja fast vergessen. Hier, Houston, der KX-7000 funktioniert wieder. Das ist ja wunderbar, aber wieso steuert ihr uns dann in Richtung Mars? Was? Ja, wir fliegen in Richtung Mars. Das stimmt, die Leitdaten bestätigen das. Schalten Sie sofort auf Handsteuerung um. Negativ. Wir haben keinerlei Einfluss auf die Steuerung des Shuttle. Fragen Sie mal den KX-7000, was das zu bedeuten hat. Mhm. Die Techniker wollen wissen, wieso das Shuttle Globus in Richtung Mars fliegt und die Piloten keinerlei Kontrolle über die Steuerung haben. Und was ist da los? Auch ich habe den Bordcomputer des Shuttle nicht unter meiner Kontrolle. Das haben wir mit Sicherheit Megahertz und Index zu verdanken. Sie haben das Shuttle entführt. So wollen Sie sich also rächen. Jetzt ist das Maß aber voll. Los zu einem Funkübertrager! Die greifen wir uns! Ja. Meine Freunde, passt auf euch auf. Keine Sorge, Block. Die sind ja nur zu zweit. Trotzdem. Und viel Glück. Tschüss. Okay, bye, bye. Tschüss. Hier ist der Funksender. Also, dann ab in den Bordcomputer des Shuttles. So, da wären wir. Äußerste Vorsicht. Fehlanzeige, die beiden sind nicht hier. Was war das denn schon wieder? Schon wieder eine Falle. Die Funkeinrichtung ist deaktiviert. Na, ich würde eher sagen, gesprengt. Dekodar, heißt das, wir kommen jetzt nicht mehr zurück? Sehr gut, exakt. Diese Mieslinge. Diese Mieslinge, wie du sie nennst, wollen uns mitsamt der Besatzung auf den Mars verfrachten. Schnell, Divac, versuch die Steuerdaten zu verändern. Geht nicht. Die Daten sind zu verdreht. Ich bekomm's nicht mehr auf den richtigen Kurs. Ich muss euch darauf hinweisen, dass die Entfernung zur Erde bald so groß ist, dass die Bodenstation keine Steueranweisungen mehr geben kann. Dann ist auch Plock machtlos. Ja, jetzt sitzen wir tatenlos herum und werden auf den Mars geflogen. So wollte ich nicht enden. Es bleibt nur eine Chance. Und welche? Grit muss den gesamten Computer kappen. Aber... Ach, wie bitte? Dann werden wir gelöscht? Warte doch mal. Ein kleines Notsystem läuft weiter, in dem wir überleben können. Das klingt gut. Dann ist die Steuerungssoftware gelöscht und die Handsteuerung nicht mehr blockiert. Sehr gut. Und Mikron berechnet die Flugdaten für den Rückflug, die wir dann den Piloten durchgeben. Schaffst du das, Mikron? Doch, das müsste hinhauen. Prima. Dann rück mal zusammen. Ich kappe das System. In genau 5 Sekunden sitzen wir auf einer Software-Rettungsinsel. Puh, da ist ja nicht gerade viel Platz. Mikron, hast du die Flugdaten berechnet? Ja, Rom, bin soweit. So, und Danny, du sprichst mit den Piloten. Die werden sich aber wundern. Hey, Frank, sieh dir das an. Jetzt bricht der Computer völlig zusammen. Der Funk zum Boden ist auch tot. Meine Güte, die Monitore sind ausgefallen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist das Ende. Der Treibstoff geht auch zur Neige. Wenn wir zurück zur Erde wollen, müssen wir schnell auf anderen Kurs. An die Piloten, hören Sie mich? Was ist denn das schon wieder? Befolgen Sie meine Anweisung. Ich versuche Sie zur Erde zurückzuleiten. Die Handsteuerung funktioniert wieder. Du bist doch ein Junge. Von wo aus sprichst du mit uns? Das ist doch jetzt uninteressant. Schnell, gehen Sie auf Kurs Alpha 12, Lateral 17, bevor der Treibstoff zu Ende geht. Ja, aber... Mach schon, wir haben ja gar keine andere Wahl. Vertrauen Sie mir. So, ich bin jetzt auf neuem Kurs. Sehr gut. Auf diesem Kurs bleiben Sie jetzt, bis wir in die Erdatmosphäre eintreten. Geht in Ordnung. Ich verstehe das alles nicht mehr. Jetzt werden wir von einem Jungen zur Erde gelotst. In 30 Sekunden treten wir in die Erdatmosphäre ein. Ich hoffe, die Software für die Cockpitkühlung wird funktionieren. Ich habe da nur so ein Notprogramm gebastelt. Wenn das ausfällt, dann gute Nacht. Wird schon schief gehen. Achtung, in 10 Sekunden treten wir in die Atmosphäre ein. Was ist mit dem Kühlsystem? Der Computer ist ja ausgefallen. Das wird schon funktionieren. Wie kannst du das wissen und überhaupt, wo hast du die Flugdaten her? Sie würden es mir doch nicht glauben, aber ich bin ganz in Ihrer Nähe. Wir sitzen in einem Boot. Wie meinst du das? Achtung, machen Sie sich für den Eintritt in die Atmosphäre bereit. Eintauchwinkel auf 63,2 Grad nachjustieren. Winkel nachgeregelt. 3, 2, 1, Eintritt in die Atmosphäre. Meine Güte, die Innentemperatur steigt. Die Kühlung versagt. Hallo, Junge! Die Temperatur steigt! Halten Sie durch! Die Temperatur erreicht die kritische Marke, was sollen wir tun? Schnell, sonst werden wir ohnmächtig! Das stimmt was nicht, halten Sie durch! Grit, was ist mit der Kühlung? Die Astronauten halten das nicht mehr lange aus! Oh, ich muss da irgendwas falsch programmiert haben! Was? Schnell, bring das in Ordnung! Ich tue mein Bestes! Hallo, wir können nicht mehr... sind... Hallo! Hallo! Das Shuttle fängt zu trudeln an! Die Piloten müssen ohnmächtig geworden sein! Was sollen wir tun? Es muss irgendetwas passieren, oder? Wir stürzen ab! Danny, Mikron und ich müssen aus dem Computer in das Cockpit! Hä? Danny, du musst das Shuttle fliegen! Was? Grit, geht das Kühlsystem jetzt? Ja, die Temperatur regelt sich gerade herunter! Los, Nico, da scanne uns aus! Aber im Hypermode! Und los! Und draußen sind wir. Wie soll ich das Shuttle fliegen? Das kann ich nicht. Reiß dich zusammen, schnell. Zieh den Piloten zur Seite, damit du an die Steuerung kommst. Ja, gut so. Danny, zieh jetzt den Knüppel an deinen Bauch. Nicht so viel. Aber besser so. Noch etwas nach links. Etwas wackelig, aber wenigstens haben wir erstmal eine stabile Fluglage. Das darf alles nicht wahr sein. Was ist mit den Piloten? Sie leben, aber es sieht nicht so aus, als würden sie in nächster Zeit aufwachen. Was? Du wirst wohl die Landung übernehmen müssen. Oh nein, warum seid ihr außerhalb des Computers nur so klein? Da müsste ich das nicht selber machen. Das ist nun mal so. Lieber kleine Androiden als keine Androiden. Sonst wären wir jetzt alle schon im Jenseits. Der Treibstoff reicht noch für 50 Minuten. Das bedeutet, dass wir noch circa 15 Minuten zum Üben haben. Dann müssen wir runter. Und Grit soll versuchen, irgendwie einen Kontakt zur Landezentrale Edwards und Block herzustellen. Also Danny, jetzt gehen wir mal in Sinkflug. Du musst als erstes... So, Ron, ich habe jetzt eine Verbindung mit dem Techniker von Edwards hergestellt. Sehr gut, Grit. Hier Shuttle Globus. Edwards, bitte melden. Wer spricht da? Das ist jetzt unwichtig. Veranlassen Sie, dass die Landebahn in der Mojave-Wüste geräumt wird und man einen Schaumteppich legt. Wir werden in circa 20 Minuten notlanden. Ja, aber... Beeilen Sie sich, wir haben hier kein Kaffeekränzchen. Over and out! Danny, jetzt geh auf die Koordinaten Beta 2, 34, 21. So, jetzt sind wir gleich da. Reduziere die Geschwindigkeit. Bist du okay, Danny? Ich weiß nicht so recht. Du schaffst das. Edwards, bitte kommen. Hier, Edwards. Wer auch immer ihr seid. Wir haben euch auf dem Radar. Schnell, tiefer, auf 320 Fuß. Runter, Danny. Ich fahre das Fahrwerk aus. Verdammt. Das geht nicht. Nikola, Grit, gleich landen wir. Achten wir bloß keine Schande. Ihr fliegt, als wärt ihr betrunken. Ruhig. Bleibt ganz ruhig. Geht auf 100 Fuß. Da vorne, ich sehe die Landebahn und überall Schaum. Weniger Geschwindigkeit. Ja, so. Jetzt runter. Vorsicht, Danny, zieh die Nase hoch. Ron, schnell, die Bremsfallschirme sind raus. Seid ihr in Ordnung? Ja. Nur Danny sieht etwas blass aus. Das kann er sich ja wohl auch erlauben. Schnell, wir müssen zurück in den Computer. Die Piloten wachen auf. Ja, sonst ist es aus mit unserem Geheimnis. Da kommen auch die Rettungswagen. Deko da, scan uns wieder in den Computer. Beeil dich. Sofort. Thank you. Das war mal wieder ein Ding. Dass ich mal einen Space Shuttle fliegen würde, hätte ich nie gedacht. Jetzt will ich aber nach Hause. Ja, ab ins Postnetz und heim in Dennis Rechner. Moment, ich möchte mich noch von Plock verabschieden. Ein richtiges Liebespaar. Das verstehst du nicht. Hier Dekodar. Plock, bitte kommen. Hier Spock, pardon, Plock. Ich habe eure fantastische Aktion mitverfolgt. Faszinierend. Danke, Plock. Wir wollten uns verabschieden. Wir werden uns zurück in unseren Heimatrechner begeben. Ich danke euch mit einem KX-7000-Bit-Gruß und ich werde euer Geheimnis wahren wie meine Stammroutinen. Danke, Plock. Ich hoffe, wir werden uns eines Tages wiedersehen. Das hoffe ich auch. Und passt auf euch auf. Over. Keine Sorge, tun wir. Over and out. Also Jungs, ab nach Hause. Der Rest der Welt wird sich fragen, wie und was da alles passiert ist. Aber niemand wird eine Antwort finden.